someone smart is not at hand, when I need to come up with master plan. It's okay, by now it's in my head, and I'll ask myself, what would you have said? Ich bin zu zaghaft, zu schüchtern, zu verschlossen, zu misstrauisch. Ich habe kein Glück, gehöre aber wenigstens zu den Schwachen, die versuchen, sich zu verteidigen. Was, wenn mein Ziel außerhalb der Grenzen des Erreichbaren, weit hinter der Front des Lebens liegt? Das sind nicht deine Sätze. Das Glück ist, glaube ich, sehr alt. Etwas, was wir mit uns tragen und was man immer wieder ausgraben muss. Es ausgraben. Ja, unter all dem Schutt, der dabei zutage tritt, entdeckt man zunächst mal diese dicke Kruste. Wer es schafft, bis dorthin zu kommen und die abkratzt, kann für eine Millisekunde eins sein mit dem Raum und der Zeit und sich selbst. Wann das geschieht, ist unvorhersehbar. Aber auch das nenne ich Glück, dass wir nicht nur betonmäßig stabil herumstehen müssen, sondern auch graben und kratzen dürfen. Ein großes Wagnis. Wir müssen wagen. Ohne zu wagen, gelangen wir nicht zum Glück. I should not be alone. Calm down. I should not be alone. Calm down. Du weißt doch genau, dass es menschlich nach unten geht. Es gibt kaum eine Hürde, die niedriger ist. Die Wahrscheinlichkeit zu fallen wächst bekanntlich, wenn man sich sagt, dass man nicht fallen darf. Nur du kannst deine internen Probleme lösen. Ich neige dazu zu idealisieren. Ich werde nie vergessen. Diese Sekunde werde ich nie vergessen. Das stand im Raum. Dann sagte er es einfach. Zack. Wir brauchen noch zwei. Zweimal zwei. Zweimal vier. Und es gab dieses Lächeln. Kästner-Gedicht. In dieser Nacht trug ich alles Leid der Welt. Calm down. Erkenntnis ist ein für sich und durchfließt nur einen nicht verzweifelten Menschen spontan, weil sie das Grundwasser des Lebens ist. Für den Prozess sind abschließbare Türen wesentlich. Erst wenn die Tür fest hinter dir schließt, öffnet sich auch dieser innere Brunnen. Das Gefühl, von der Luft vollständig abgesperrt zu sein, verursacht in mir Schwindel. Und ich merke, dass sich doch nichts dreht. Wach auf, es ist Zeit. I should not be alone. Ihr könnt mich zum Grabe tragen. Wach auf. Zwischen deinem Schwarz und meinem Rot liegt noch mindestens Grün minus Blau. Ein ganzes, unendlich weites Spektrum. Ein Zeichen von Vereinsamung ist es, wenn da nichts mehr an Farbe ist, sodass du immer denkst, sie haben dich vergessen. Sie vergessen nicht nur dich, sie vergessen so vieles. Wenn bis Samstagvormittag niemand im Haus die Zeitung von Donnerstag vom Treppenabsatz mitgenommen hatte, gingen wir davon aus, dass sie uns gehört. Aneignung durch Zeitablauf. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist es immer gleich lange still. Deshalb muss sie auch mal ablaufen, die Zeit. Die Zeiger allerdings drehen sich immer weiter, unaufhörlich im Kreis. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne ja, renn nur nach dem Glück, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Ja, alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. I should not be alone. Der Weg zum Nebenmenschen scheint für mich sehr lang und unaufhörlich anstrengend. Dann solltest du deinen Kreis noch mehr einschränken. Überhaupt solltest du immer wieder nachprüfen, ob du dich außerhalb deines Kreises versteckt hältst. Fast alle, die hier arbeiten, sind am Einknicken, haben den Rand ihrer Möglichkeiten bereits erreicht. Keiner deiner Arbeitgeber liest deine Gedanken. Das Geschehene kann nie rückgängig gemacht, sondern nur getrübt werden. Sobald diese chaotische, undurchsichtige Phase vorbei ist, teile mir bitte deine neue Adresse mit. Hast du also gestanden, an einer Mauer gelehnt, eine Zigarre in der Hosentasche. An diesem Tag hast du mir einen Bogen geformt, der beinahe ein Kreis ist. Das war ein großes Glück. Anmaßung von Wirklichkeit. Im Nachhinein würde ich sogar behaupten, dieser Moment war besonders wirklich. Der Kreis, der keiner ist, hat eine winzige Öffnung, ganz unscheinbar. Dort gelangt die Unruhe hinein, die stetig nach einem Ausgleich sucht. Die Technik des Lebens ist eigenartig. Durch Auferlegung einer allzu großen oder vielmehr aller Verantwortung erdrückst du dich.